dir. Mit Mut ich festem Schritt, Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschieren im Geist, in Hundereien mit. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Marschieren im Geist, in Hundereien mit. Die Straße frei, den braunen Bataillonen. Die Straße frei, dem Sturmabteilungsmann. Es schaut aufs Hakenkreuz, voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Es schall aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Der Tag für Freiheit und für Brot bricht an. Zum letzten Mal wird zum Appell geblasen. Zum Kampfe stehen wir alle schon bereit. Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Bald flattern Hitlerfahnen über allen Straßen. Die Knechtschaft dauert nur noch kurze Zeit. Reaktion erschossen. Marschieren im Geist in unseren Reihen mit.